طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter بإذن الله mit dem Buch von der Heirat und wir waren bei Hadith 946 von Subul von Bulugh al-Maram oder Subul al-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. يقال في اللغة العربية زوج الرجل يعنى به زوجة الرجل، وهو أبلغ لما يقول زوج، وروي بالتاء كذلك أي زوجة. ما حق زوجتي أحدنا عليه، يعني زوجة الرجل ما حقها على زوجها. حق الزوجة أي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يأتي به الزوج فهو عاص لله سبحانه وتعالى. وحقوق الزوج كثيرة التي عليه، وله كذلك حقوق، للزوج واجبات وعليه له حقوق وعليه واجبات وحقوق. قال تطعمها إذا أكلت، تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، فهذا دليل على وجوب النفقة على الزوجة وكسوتها بقدر المستطاع، بقدر سعة الرجل. مثلا هنا انتبهوا بارك الله فيكم، لأنه مسألة مهمة جدا وهذه فيها كثير من خلاف بين الناس. الرجل يستطيع أن ينفق على المرأة وأن يكسي هذه المرأة بقدر معين من المال، قدر معين من المال. الزوجة ما يجوز لها أن تطلب أكثر من ذلك، لأنه هذه طاقة الرجل بقدر السعة. بدل هو يستطيع أن ينفق عليها في الشهر بمئة يورو مثلا، فلا يجوز لها أن تطلب 500. ولكن إذا كان هو عنده 1000 وتحتاج الزوجة إلى 500 ولا يعطيها إلا 100 فهو ظالم في هذا الأمر. وإذا كان عنده وما يعطيها فهو بخيل وظالم. وأما إذا كان عنده ويعطيها وتطلب أكثر من حقها فهي بذلك تظلم أو أنها تسرف. لذلك بارك الله فيكم الأمر المهم في هذه المسألة أن الزوج ينفق على نفسه وعلى زوجه أو على زوجته. إذن أن تطعمها إذا أكلت أو طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه، نهي عن ضرب الوجه، نهي عن ضرب الوجه. ولا تهجر إلا في البيت، لا تهجر إلا في البيت. الهجران هو للمرأة تأديبا لها كما قالت تعالى واهجروهن في المضاجع. ففي هذا الحديث فلا يهجر إلا في البيت، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه في غير بيوتهن، وكان عنده مكان النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة صلى الله عليه وسلم كان عنده وكان يذهب إلى هنا. فإذا هنا صار عندنا لا تهجر إلا في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيجوز، ولكن الأصح هو أن هذا يجوز، ولكن قال أهل العلم أنه ما يجر إلا في البيت، أنه ما يخرج من الغرفة، يعني من المكان الذي ينام فيه مع الزوجة ويقيم عندها في البيت ولا يخرج من البيت. وقال بعض أهل العلم لا، أنه ينام إلى جانبها ولكن ما يقربها، وقال بعضهم أنه يجامعها ولكن ما يتكلم معها، وكله تغليب. والظاهر أنه كله جائز، هذا أن كله هذا جائز، وهو بحسب المرأة، بحسب المرأة ما الذي يؤثر فيها أكثر، لأنه هذا للتأديب وليس للانتقام، وهنا فرق كبير بين التأديب وبين الانتقام. بارك الله. حديث 946، حكيم ابن معاوية hat überliefert von seinem Vater Muawiya ibn Haida. Er sagte, ich habe dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt, was ist die Pflicht? Was ist die Pflicht eines Mannes von uns bezüglich seiner Frau? Der Prophet sagte, du gibst ihr zum Essen von dem, was du isst. Und du bekleidest sie von dem, was du dich bekleidest. Und du darfst nicht auf Gesicht schlagen. Und du darfst ihr nicht sagen, la tuqabbih bedeutet, darfst ihr nicht sagen, dass sie hässlich ist oder dass ihr Gesicht schlecht ist und so weiter. Und wenn du sie meidest, dann meide sie nur zu Hause. Das Hadith ist bei Imam Ahmed, An-Nasai, Abu Dawud und Ibn Majah. Und Al-Bukhari hat einen Teil davon erwähnt, Ta'liqan, und Ibn Hibban und Al-Hakim haben das als sahih eingeschrieben. Das geht hier in diesem Hadith, Barakallahu fikum, darum, dass der Mann verpflichtet ist bezüglich seiner Frau. Und er hat bestimmte Pflichten und er muss diese Pflichten nachgehen. Und die Frau hat Rechte und das sind ihre Rechte in diesem Hadith. Und klarer gibt es nicht eigentlich, als das, was hier erwähnt wird. Das erste ist, der Mann ist verpflichtet, für die Frau zu sorgen und Unterhalt zu geben. Er ist verpflichtet. Das heißt, wenn die Frau kommt und sagt, ja, du bist mein Mann, du bist verpflichtet für mich. Ich möchte, dass du für mich aufkommst, für die Familie aufkommst. Dann hat sie hundertprozentig recht. Da kann er ihm nicht sagen, nein. Er ist verpflichtet, das zu machen. Weil der Prophet sagte, du isst selber und du gibst ihr Essen. Du bekleidest dich selber und du gibst ihr Bekleidung. Und das ist normalerweise Unterhalt, was sie braucht. Aber natürlich, das geht nach dem Können eines Moslems. Das geht nicht jetzt, dass der Muslim, dass die Frau mehr verlangt, als was der Moslem hat. Angenommen, ich gebe Beispiel. Du arbeitest und du bekommst etwas und du kannst für Essen und Trinken, für Unterhalt jetzt deine Frau, du kannst ihr 100 Euro geben, angenommen jetzt als Beispiel. Aber die verlangt von dir 500. Ich kann nicht. Ich kann nur die 100 bringen. Da muss sie Geduld zeigen. Und wenn sie mehr verlangt, dann geht das nicht. Aber wenn du angenommen 500 hast und die braucht 100 und du gibst ihr nicht, wenn sie Bekleidung braucht und du kannst ihr kaufen, ich sage braucht, nicht dass sie das überflüssig macht und übertrieben macht oder verschwenderisch wird. Nein, das geht hier darum, dass man selber isst und dass man seiner Frau Essen gibt. dass man sich bekleidet und seine Frau auch. Das geht hier darum, und deshalb, das ist ein klarer Beweis. Das ist ein klarer Beweis, dass der Mann verpflichtet ist, dass der Mann verpflichtet ist, für die Familie aufzukommen und zu arbeiten und Unterhalt zu haben. Für die ganze Familie. Zweites, man darf die Frau nicht auf Gesicht schlagen. Sowieso, man darf die Frau nicht schlagen. Schlagen jetzt, dass man sie krankenreif schlägt oder dass man sie blaue Flecken macht und so weiter. Und speziell dann, man darf sie nicht auf Gesicht schlagen. Weil der Prophet sagte, wala tudrib alwajh. Und der Prophet sagte, ich habe gehört, dass einige Männer ihre Frauen schlagen, die sind nicht die Besten von euch. Die Besten von euch sind die Besten zu ihren Frauen. Dann sagte, wala tuqabbih. At-taqbih, was bedeutet das? Im Arabischen, wenn man sagt, qabbahak Allah, das ist ein Schimpfwort. Oder das ist ein Bittgebet. Das bedeutet, dass Allah dir kein Erfolg gibt. Und wenn man seine Frau sagt, qabbahaki Allah, das bedeutet, dass du keinen Erfolg hast. Und das hat auch die Bedeutung, dass du heftig bist. Das heißt, alle Wörter, die in dieser Richtung sind, Schimpfwörter oder schlechte Wörter, darf man seiner Frau nicht sagen. Sowieso, man soll immer zu Hause, aufpassen bitte, man soll immer zu Hause eine Respekt, sage ich jetzt, Zone haben. Und diese Respektzone darf nicht überschritten werden. Von Seite des Mannes und Seite der Frau. Aber was wir heute merken, ist anders. Der Mann erlaubt sich alles. Der beschimpft seine Frau, der schlägt sie, der geht nicht arbeiten, die muss arbeiten gehen und die muss ihm alles geben und der ist der Pascha und der macht alles. Und das ist nicht im Islam im Sinne unserer Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, man muss für die Familie aufkommen. Man darf die Frau nicht schlagen. Man darf ihr keine schlechten Wörter sagen. Und wenn man sie meidet, dann meidet man sie nur zu Hause. Aber dies meiden, was ist meiden? Allah sagt, وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. Meidet sie in Betten. Was ist meiden im Bett? Das heißt, es gibt manche Frauen, die schlechte Haltung zu ihren Männern haben. Und dann als Erziehungsmaßnahme für diese Frau oder Warnungsmaßnahme für diese Frau oder sage ich jetzt Verbeugungsmaßnahme, damit diese Frau nicht schlimmer wird, dann gibt es die Methode, dass man mit der Frau keinen Geschlechtsverkehr hat, dass man sie meidet im Bett. Und das kann bei vielen Frauen wirken, bei anderen Frauen ist egal. Aber bei vielen wirkt das, weil wenn die Frau ihren Mann liebt und der Mann ist neben ihr und der kommt dieser Frau nicht nah, dann ist es schwer für die Frau. Und das ist hier mit Meiden gemeint. Aber was ist genau mit Meiden? Heißt das, dass der Mann nur im Schlafzimmer die Frau meidet oder im Bett? Oder heißt das, dass man einen anderen Raum nimmt, aber zu Hause? Oder heißt das auch, dass man woanders leben kann, damit man sie meidet? Der Prophet Muhammad Sallam hat es mit seinen Frauen gemacht und er hat einen Platz außerhalb. Außerhalb. Und ist dort geblieben. Ein Monat lang, sallallahu alaihi wa sallam. Und barakallahu fikum, das heißt, das geht. Und hier im Hadith steht nur zu Hause. Das heißt, das geht und das geht. Was bedeutet, dass man die Frau meidet? Einige Gelehrten sagen, dass man neben ihr im Bett schläft, aber kein Geschlechtsverkehr mit ihr hat. Dass man ihr seinen Rücken gibt. Die anderen sagen, man kann mit ihr Geschlechtsverkehr haben, aber mit ihr nicht sprechen. Andere sagen, man bleibt fern von ihr, auch wenn das im Schlafzimmer ist. Und einige Gelehrten habe ich gesagt, was die haben diesen Beweis vom Propheten Muhammad. Auf jeden Fall, allgemein heißt, es gibt Man darf das als Maßnahme, wie schon gesagt, also vorbeugen, Schutzmaßnahme und sowas für die Frau, man darf das haben, aber lieber ist, dass man sie, wenn man das entscheidet, da kann man alle diese Varianten nehmen oder eine davon nehmen, das ist alles in Ordnung. Wallahu a'lam. Das heißt, Barakallahu fikum. Die Frau hat Rechte. Die Frau hat Rechte. Und der Mann ist verpflichtet. Und es sind einige Rechte der Frau. Und es sind einige Pflichten des Mannes. Nicht alles. Aufpassen. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبولها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم. اختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال. هذا القول وهو حديث جابر رضوان الله عليه. الثاني أنها نزلت في حل إتيان دبر الزوجة ولكن هذا ضعيف. والثالث أنها نزلت في حل العزل عن الزوجة العزل و بارك الله فيكم الحديث واضح هنا لذلك هذا هو الصحيح بارك الله فيكم حديث 947 خالد بن عبد الله sagte, die Juden haben behauptet, wenn ein Mann mit seiner Frau verkehrt, aber von hinten, aber nicht anal, also in dieser Position, dann haben die Juden damals gemeint und behauptet, dass das Kind schielen sein wird. Der wird schielen. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, Nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum. Das sind eure Frauen, die sind wie Acker für euch und da könnt ihr mit euren Frauen so verkehren, wie ihr wollt, aber natürlich, barakallahu fikum, in die Stelle, die Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt hat. Und das ist vaginal und nicht was anderes. Und da haben wir voriges Mal gesagt, Analverkehr ist haram in unserer Religion, ist verboten. Haben wir die Beweise dafür auch geholt. Aber die Position von hinten und so, das ist in Ordnung in unserer Religion. Übrigens, wenn wir auch das erzählen, manche sagen, ja, sagen, so was erzählt er? Ja, so hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt im Koran. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns erklärt, damit man keinen Fehler macht. Damit man keinen Fehler macht in diesem Zusammenhang. Nicht, dass man etwas verbietet, was erlaubt ist. Und nicht, dass man etwas macht, was verboten ist. Bezüglich dieser Ayah, das ist Surat al-Baqarah, die Ayah 223, haben die Gelehrten drei Aussagen. Und die richtige Aussage ist diese. Die richtige Aussage ist diese. Das heißt, weil die Juden damals sowas behauptet haben, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala das herabgesandt. Es gibt eine andere Meinung, da hat man gesagt, ja, das wäre Erlaubnis, dass man auch Analverkehr mit der Frau haben kann. Aber dies ist schwach, diese Meinung. Und die dritte Ansicht von den Gelehrten ist, es geht um Barakallahu fikum, Verhütung seitens des Mannes. Verhütung seitens des Mannes, das heißt Al-Azl. Al-Azl. Auf jeden Fall aber, was hier steht von Jabir und Allah alayhi überliefert, ist das Richtige. Warum? Weil das bei Bukhari Muslim steht und weil das klar ist. Jabir erzählt die Geschichte, wie das war. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. بارك الله فيكم. هذا دليل على أن القول يكون قبل المباشرة عند الإرادة. يعني الإنسان يريد جامع زوجته فيقول هذا القول. نفي الضرر في هذه الآية هو نفي الضرر في جميع أنواع الضرر من جميع الأنواع. طبعا أهل العلم قالوا أن المعنى أنه ما يقربه الشيطان أي لا يضره الشيطان في دينه، وهذا فيه يلزم منه العصمة، وهذه فقط الأنبياء. ومنهم من قال أنه يعني يحفظه الله من المعاصي، ومنهم من قال يحفظه الله من الكفر، ومنهم من قال أي يبتعد الشيطان عنه بحيث لا يكون الشيطان في حال الجماع. وفي هذا الحديث استحباب التسمية، وفيه استعاذة من جميع الأضرار أو من جميع السوء الذي قد يصيب الإنسان. بارك الله فيكم. ابن عباس رضي الله عليه زاكت لغزات الله صلى الله عليه وسلم زاكت wenn jemand von euch mit seiner Frau verkehren will, dann sollte er sagen بسم الله im Namen Allahs. اللهم جنبنا الشيطان. Oh Allah, lass den Shaitan von uns fernbleiben. وجنب الشيطان ما رزقتنا. Und lass den Shaitan fernbleiben von dem, was du uns geben wirst. Dann sagte der Prophet, wenn dann bestimmt wird, dass sie ein Kind bekommen, dann wird den Shaitan, der Shaitan ihm keinen Schaden zufügen. Und den der Shaitan wird ihm nicht schaden. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Diese Überlieferung, Barakallahu fi, ist der Beweis, dass man Bismillah sagt, wenn man mit seiner Frau verkehren will. Also wenn man diese Absicht hat, mit der Frau zu verkehren, dann Bismillah. Und da sagt man dieses Mitgebet. Und übrigens, beide sagen dieses Mitgebet. Das ist keine Pflicht. Weil der Prophet sagte, wenn man mit seiner Frau verkehren will, dann sagt man. Der Mann sagt das und die Frau sagt das. Und Bismillah. Im Namen Allahs. Das heißt, bei uns auch, wenn man mit seiner Frau verkehrt oder wenn die Frau und der Mann Geschlecht verkehren, dann machen sie das mit Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Also es geht nicht um nur um dieses Thema, dass man wirklich den Genuss und die Befriedigung hier hat, sondern das geht um was anderes. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man mit seiner Frau verkehrt, dann bekommt man dafür gute Tat geschrieben. Dann hat man gesagt, oh Prophet, man lässt sein Gelüst sozusagen befriedigen. Oder bekommt man dafür eine gute Tat geschrieben? Der Prophet sagte, wenn diese Person das in Haram macht, wird er eine Sünde geschrieben bekommen? Da hat man gesagt, ja. Dann sagt, wenn er auch das in Halal macht, dann wird er dafür Lohn bekommen. Das heißt, wenn man mit dieser Absicht mit seiner Frau verkehrt, den hört man. Darf ihr Lohn bekommen. Was ist die Absicht? Dass man sich schützt, dass man Kinder bekommt, dass man eine Familie, muslimische Familie gründet, dass man kein Haram begeht, sondern deine Frau hat das, was die anderen Frauen haben. So, der Prophet Muhammad Sallam sagt, Jungs, wenn jemand von euch eine Frau anschaut und er bekommt Gefühle dieser Frau, dann soll er zu seiner eigenen Frau gehen, weil seine Frau auch das hat, was die andere hat. So, barakallahu fikum, die Absicht ist wichtig. Wenn man das macht, dann gibt es ein Bittgebet, was man sagt. Das bedeutet, das ist der Beweis, dass dein Leben für Allah ist. Wenn du auch mit deiner Frau verkehrst, dann machst du das im Namen Allahs. Aber halal-mäßig, nicht haram. Sagen wir, Bismillah. Oh Allah, lass den Shaitan von uns weg. Und von dem, was du uns geben willst, weg. Was bedeutet jetzt, der Shaitan wird ihm keinen Schaden zufügen? Manche Gelehrten sagen, das heißt allgemein, der wird nicht keine Schaden haben, körperlich und auch sinnmäßig. Andere Gelehrten sagen, der wird kein Kufr begehen, kein Schirk begehen. Andere Gelehrten sagen, der wird keine Sünden begehen. Aber das geht nicht, weil jeder Mensch Sünden begeht. Aber Allahu A'lam, das bedeutet, der Shaitan wird ihm keinen Schaden zufügen können. Das heißt, der Shaitan wird nicht dabei mehr sein und er wird nicht einflüstern. Und nach dazu, dieses Kind wird inshallah gesegnet und geschützt von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber, dass dieses Kind jetzt was anderes macht, das ist eine Entscheidung, da können wir nicht entscheiden. Aber das ist sozusagen, wenn du auch Bittgebet sagst, oh Allah, gib mir eine gute Nachkommenschaft. Aber es kann sein, dass in deiner Nachkommenschaft gute Leute, schlechte Leute sind. Aber dieses Bittgebet ist wichtig. Allahumma jannibna shaytan. وجنب الشيطان ما رزقتنا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم. كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. يقول في رواية عند البخاري فبات غضبان عليها. يا رجل يطلب زوجته إلى فراشه فيجب عليها أن تلبي. أما إذا ما فعلت وهو غضبان عليها بات والملائكة تلعنها. يعني الملائكة في السماء تلعنها. وكان الذي في السماء, من هو الذي في السماء؟ هي الذي فوق السماء في العلو سبحانه وتعالى. ساخطا عليها, يعني الله سبحانه وتعالى يسخط عليها حتى يرضى عليها من؟ زوجها زوجها. وفيه جواز لعن المسلم العاصي على وجه الزجر, على وجه الزجر. وهذا لا يقصد به المعنى اللغوي الإبعاد عن الرحمة, ولكن يقصد به الشتم, ويقصد به بارك الله فيكم مطلق السب, يعني يسب هذا المسلم, أو يقصد به يعني أنه هذا الذي يفعله المسلم ليس جيدا, بيان سوء الذي يفعله هذا المسلم. فذلك الملائكة تلعن هذه المرأة حتى تلبي أمر زوجها. وإذا أصبح وبات عليها زوجها غضبان فتلعنها الملائكة. فنسأل الله العافية والسلامة. وفيه بارك الله فيكم حق الزوجة على زوجته. المشكلة هي هنا السؤال الذي يطرح دائما، طيب ماذا لو أن الزوجة أرادت الجماع والزوج ما يريد؟ هل نفس الشيء؟ الله أعلم، لا يوجد شيء واضح في هذا، ولكن أيضا للزوجة حق، ولكن هل نفس ال... هو طبعا يكون في هذا ظالم لو هي تريد أيضا، ولكن هل هو نفس الشيء الملائكة تلعنها تلعنه إلى غير ذلك؟ الله أعلم، ولكن من حقها كذلك عليه أنه يعني يعطيها حقها في مسألة الجماع. وانتبهوا لهذه المسألة، أنه في ديننا نحن ما نرى الجماع أنه شيء يعني شيء ملعون أو شيء خبيث أو كذا، لا أبدا، وإنما هذا شيء فطري، هذا شيء فطري. ولكن سبحان الله، من ينزه يعني من ينزه نفسه عن الولد والجماع ويتهم ربه بأن له ولد ويجامع النساء، سبحان الله، هل لهم عقل هؤلاء؟ فنسأل الله العافية. شوف، هم ينزهوا أنفسهم عن الولد، ولكن الآن بين ينزهوا أنفسهم عن الولد ولكن عندهم أولاد، فنسأل الله السلامة. يقول له تعال تعال إني أشعر بحرارة الإيمان تبعك يا ولد صغير. ولما الشرطة في بلجيكا دخلت عليهم حتى تشوف الوضع، الآن بعض الفاتيكان نفسه انتقد شرطة بلجيكا، ليش تدخلوا للكنيسة وتدوروا على إثباتات؟ سبحان الله، طب هؤلاء الآلاف من الأطفال المساكين الذين انتهكت أعراضهم وفعل بهم والعياذ بالله وبحجة الدين، هؤلاء ما لهم حق؟ فسبحان الله، نزهوا أنفسهم عن الولد والجماع واتهموا ربهم بأن له ولد وبأنه يجامع النساء، ألهم عقل؟ لا والله، ولكن الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضوان الله عليه اتصلت فم حفيد محمد صلى الله عليه وسلم إذاك ذن أن من ذن فخاو تم بيت أفردت. Was bedeutet hier zum Bett auffördert? Das ist so Geschlechtsverkehr auffördert. Und sie verweigert es. Dann werden die Engel sie verdammen, bis sie aufwacht, bis früh. Das war Al-Bukhari Muslim. Und bei Muslim, und derjenige, der über dem Himmel ist, ist mit ihr unzufrieden, bis ihr Mann mit ihr zufrieden ist. Subhanallah. Das heißt, ein Mann hat Recht bei einer Frau. Und die Frau hat dieses Recht. Und das ist Geschlechtsverkehr. Bei uns im Islam, Geschlechtsverkehr ist nicht eine schlechte Sache, wie man denkt. Das gehört auch zum Leben. Und das gehört auch zu Fitra. Im Islam, Geschlechtsverkehr ist auch ein Teil des Ehelebens zwischen Mann und Frau. Und wir sehen das nicht als minderwertige Sache. Aber man sollte nicht in der Heirat nur diese Absicht haben. Ich möchte nur eine Frau haben, damit man das physikalische Prozess hat. Oder die Frau will den Mann nur wegen des Bettes. Das sollte nicht sein. Wie ich schon erzählt habe. Wir machen das im Namen Allah. Aber, barakallahu fikum, dann gibt es Rechte in diesem Zusammenhang auch. Und das beweist, dass der Islam die Wahrheit ist. Weil der Islam für uns sowas auch regelt. Und wir schämen uns nicht in diesem Zusammenhang, wenn wir über solche Themen sprechen, weil das zu unserer Religion gehört. Es ist besser, dass wir über solche Themen sprechen, aber natürlich im Rahmen der Religion. Nicht, dass man wal'iyadu billah unerzogen wird oder dass man übertreibt oder dass man solche Fussah, diese Faithler und solche Wörter benutzt. Nein, sondern das, was wir in unserer Religion haben. Ein Mann hat Recht, wenn er von seiner Frau verlangt, dass er mit ihr Geschlechtsverkehr hat, dann muss sie das ihm machen. Es gibt eine Überlieferung noch, Der Prophet sagte, wenn sie Brot backt und der Mann fördert sie auf, dann muss sie das machen und alles verlassen. So ist das in unserer Religion, weil der Mann Recht hat. Die Frau auch hat Recht bei ihrem Mann, dass er mit ihr natürlich auch das hat. Auf jeden Fall, wenn der Mann seine Frau sagt, ja, fördert sie auf und sie macht das nicht, dann macht sie eine Sünde. Was wird passieren mit ihr? Wenn der Mann mit ihr unzufrieden ist, weil sie das geweigert hat oder verweigert hat, dann die Engel werden sie verdammen. Die bitten Allah darum, dass sie verdammt wird. Was bedeutet ihr Verdammung? Die Gelehrten sagen, das bedeutet nicht erst, dass Allah ihr überhaupt nicht Barmherzigkeit schenkt, sondern das bedeutet, dass es eine schlechte Tat, was sie begeht. Und noch die andere Überlieferung über Sahih Muslim, derjenige, der über dem Himmel ist. Wer ist über dem Himmel? Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist wallah ein großer Beweis, dass hier damit nicht die Engel gemeint werden. Weil da steht, kana alladhi fis sama, derjenige, der über dem Himmel ist, der ist mit ihr unzufrieden. Allah ist mit ihr unzufrieden, bis der Mann mit ihr zufrieden geworden ist. Das heißt, die Frau hat Recht und der Mann hat Recht. Aber unser Problem ist heute, wir bekommen immer diese Frage, okay, wenn die Frau Verlangen hat und der Mann verweigert, sagt nein, wurde weigert, ich will nicht. Ist das Gleiche? Wir haben keinen Beweis, dass das Gleiche ist. Aber das ist auch nicht richtig von dem Mann. Weil wenn der Mann von der Frau Geschlechtsverkehr verlangt, dann darf sie auch von ihm Geschlechtsverkehr verlangen. Weil die Ehe, das ist so eine Wechselwirkung zwischen den beiden. Und sie hat Recht auf Geschlechtsverkehr und er hat Recht auch auf Geschlechtsverkehr. Aber hier wurde erwähnt, was bezüglich des Mannes ist. Weil normalerweise, damals, war die Sache so, die Frau hat sich geschämt, sowas zu verlangen von dem Mann. Passt auf, die Frau, weil sie weiblich ist, hat sich geschämt, das zu verlangen. Deshalb, man redet hier von dem Mann. Er verlangt. Aber heutzutage, Allahu a'lam, ist es anders geworden. Wir wollen niemanden jetzt verurteilen. Oder wir wollen auch nicht verallgemeinern. Aber angenommen, nicht die Frau sagt dem Mann, ja, ich möchte das. Und der Mann ist müde von der Arbeit oder die Frau ist müde. Und so, was soll der Mann tun? Es ist das gleiche Allah. Allah. Aber mindestens, barakallahu fikum, meine Empfehlung dazu, dass man miteinander spricht. Und dass man solche Themen auch klärt. Dass man sich nicht in solchen Themen sagt ja, dass man nicht sich einschüchtern lassen oder lässt, sondern dass man miteinander spricht in diesem Zusammenhang, weil das gut für die beiden Seiten ist. Und da kann man natürlich untereinander, unter vier Augen, über solche Themen auch sprechen. Weil das viele Probleme sozusagen wirklich vom Weg wegmacht, wenn man miteinander spricht. Aber da muss die Frau aufpassen, wenn der Mann sie verlangt und sie macht das nicht, weil sie angenommen mit ihm unzufrieden ist und so weiter, dann barakallahu fikum, dann die Engel werden sie verdammen und Allah ist mit ihr unzufrieden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أو لعى عفوا وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها سواء فعلته بنفسها أو لنفسها أو لغيرها، والمستوصلة التي تطلب ذلك، والواشمة فاعلة الوشم، والمستوشمة الطالبة لذلك. والدليل والحديث دليل على تحريم هذه الأمور. بأي شعر محرم هو؟ سواء كان للزينة، متزوجة ولا غير متزوجة. وأما القول أنه يجوز إذا برضا الزوج وكذا، هذا كله لا ينتهض عليه الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه واضح، لعن صلى الله عليه وسلم. والتعليل لذلك أنه تغيير لخلق الله وغش فيه. أما وصف الشعر بالحرير، أما وصف الشعر بالحرير وبالصوف وبغير ذلك، اختلف فيه أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا، فذاك اختلف أهل العلم في هذا، ولكن الأفضل والصحيح للمرأة أن تبتعد عن هذا كله، والله تعالى على وعلم. طبعا في كمان في الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والفالجة للحسن، تفلج أسنانها تستحرين أسنانها. كان في زمانهم قبل إذا فلجت الأسنان كانت أجمل، أما في زماننا إذا صار جنب بعض أجمل. نفس الشيء ترى هنيك فالجة هون الطابقة لأسنانها. فنسأل الله العافية والسلام. ابن عمر رضوان الله عليه يتصيل تدستيب قصيد محمد صلى الله عليه وسلم ديزا فدمت هات في فولغندن فدمت هات الواصلة دس دي فرا دي هارة ان ايغة هارة بندت دامت دي تايت تسي لنغة هارة هات. والمستوصلة دي فراو دي دات فلانت دات دي فراو اين فراو نمت هارن ونمقت ايره هاري لنجا مت نيش مت ايره هارن مت اندرن هارن ودا مت اتفاس اندرس ودي فراو دي دات فلانت تعمل تسفزي جمحلت بايد. والواشمة والمستوشمة الوشم دات تتوفيرو دي الواشمة دي تتوفير تي ون دي تتوفير دي دي فخاو دي تتوفير ون دي فخاو دي داس فلانك ون دي فزي تتوفير ون مخن لاز علي زند فردام داس حديث الباي بخاري ومسلم. سكيب ناتوليش نخ دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكتي النامسة والمتنمسة. النامسة ist die Frau, bei den meisten Gelehrten sagen die Frau, die ihre die Haare von Augenbrauen zupft oder wegmacht. Und die Frau, die für sie das macht, das sind die andere. Und das ist النامسة المتنمسة. والواشرة والفالجة, das ist die Frau, die ihre Zähne voneinander wegmacht, damit die Zähne Lücken haben. Früher. Weil sie viel Fleisch gegessen haben. Dann war die Sache so, dass sie, und die haben, das war bei ihnen so schöner. Übrigens, früher, wenn die Frau ein bisschen fettig war, sage ich, Entschuldigung, jetzt für unsere Schwestern, ja, aber fett ein bisschen, ja. Du willst nicht. Nicht mit Seed fettig, das wird ein bisschen fett. Wenn die Frau ein bisschen, so sage ich jetzt, They're not one that was understood. Everyone, wenn die Frau ein bisschen fett war, das war besser für sie. Aber in unserer Zeit, wenn sie dünn ist oder schlank. Damals war die Sache so, wenn die Frau Lücken zwischen ihren Zähnen hat, dann waren sie schöner. Aber in unserer Zeit, nein, ohne Lücken, ist schöner. Die Zeit ändert sich in diesem Zusammenhang. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum. Wallah, es gibt manche, die den Stempel im Pass, die fällen auf 3x3 schön. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, es geht hier darum, die Frau darf nicht Haare mit ihren Haaren verbinden oder etwas anderes. Was ist jetzt mit angenommen, wenn sie Seide nimmt oder wenn sie etwas Seil nimmt und die tut das in den Haaren? Manche Gelehrten sagen, das geht. Andere Gelehrten sagen, das geht nicht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass die Frau jegliche Sachen mit ihren Haaren verbindet. Und das ist ein Sahih Hadith, das ist bei Muslim. Bei Muslim ist dieses Hadith Barakallahu fi. Deshalb richtig ist, dass die Frau mit ihren Haaren nicht verbindet und dass sie auch keine Tätowierung, und übrigens, das gilt für die Männer auch. Aber hier wird zu den Frauen gesprochen, warum? Weil das meiste bei den Frauen ist, dass man sowas macht. Aber das gilt auch für die Männer. Für die Männer auch Tätowierung ist verboten. Für die Männer auch ist das, dass ein Mann seine Haare jetzt länger macht mit anderen Haaren und sowas, mit diesen Perücken und solchen Sachen, das ist auch für die Männer. Für die Männer und nicht für die Frauen. Das geht nicht. Das ist das letzte Hadith für heute. Inshallah, ich gebe euch Möglichkeit, inshallah, ein paar Minuten Fragen zu stellen, mindestens hier. Wir haben noch 5 Minuten bis Gebet, dann nehmen wir. Gib mir oder jetzt schreiben. Ja. Was ist bezüglich des Mitgebetes? Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana. Sagt das nur der Mann? Nein. Die Frau und der Mann, beide, sagen dieses Mitgebet. Barakallahu fikum. Nicht nur der Mann. Na. Wenn jemand, إذا كان عند الإنسان وشم من أيام الجاهلية وتاب تاب الله عليه إن شاء الله يتوب، ولكن يعني إذا كان يستطيع أن يبعد هذا وما في تكلفة ومشقة عليه وما في ضرر لا بأس، أما إذا كان كبير وفي عليه ضرر وكذا وهذا، على الأقل يحاول إذا كان في صورة أنه يطمسها أو صليب يطمسه. مو ضروري. إذا كان فيه شيء يعني مضرة له مو ضروري شيء. بارك الله فيكم. دي فراغ إيش؟ Was ist mit Tätowierungen, die vor dem Islam waren? Oder zum Beispiel, wenn man nicht gewusst hat. Man hat nicht gewusst. Es gibt in vielen Ländern, man weiß das nicht. Man findet bei vielen Ländern, die machen hier Tattoo, die machen das auf die Nase. Oder manche auf Stirn. Die wissen das nicht. Oder an die Hände. Oder die wissen das nicht bei uns. Und die machen das nicht. Ist das in, was soll man tun? Da soll man Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten und Vergebung. Dann, wenn man Möglichkeit hat, das zu entfernen, und es gibt keinen Schaden für die Person durch Entfernen, dann schon. Aber wenn das zu viel ist, viel, und das ist sehr schwer, das zu entfernen, dann kann man das lassen. Und da soll man Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten. Aber speziell, wenn man Kreuz hat, oder zum Beispiel ein Gesicht hat, wenn man Möglichkeit hat, dass man dieses Gesicht wegmacht, oder mindestens das nicht als Gesicht anzusehen ist, oder Kreuz wegmacht, dann sollte man das tun. Und heute gibt es neue Techniken. Das hängt davon auch von der Tattoo an sich selbst. Es gibt Tattoo, was tief ist, dann ist das sehr schwer wegzumachen. Und es gibt Tattoo, was nicht tief ist, dann kann man, das ist wie Bild dann, da kann man schnell das wegmachen. Auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit nicht hat, finanziell und sage ich jetzt auch körperlich nicht kann, dann kein Problem. Hauptsächlich Allah um Verzeihung bitten. Bezüglich Piercing, Piercing. Machen bei uns die Kühe. Für die Kühe machen wir Piercing an der Nase. Ja, denn solche Piercings habe ich ja auch genau bei Muslimen gesehen. Entweder frisch verheiratet, also Hochzeitspiercing. Ja. Wenn man jetzt bei dir einen Fehler sieht, du bist Muslim, ja. Ist das der Islam? Nein. Okay. Da. Nee. Bitte schön, hast du die Antwort? Also wenn du Fehler machst oder wenn ich Fehler mache, das heißt nicht, der Islam erlaubt das. Und wenn jemand das macht, angenommen ein Muslim lässt sich tätowieren, das heißt nicht, dass Tätowierung in Ordnung ist. Und wenn du etwas gesehen hast bei Frauen, die Muslime sind, ja, wir haben auch vor, ich weiß nicht, wir waren in Berlin, denke ich, wir haben eine Muslima gesehen, auch die hat Kopfbedeckung gehabt, ja, aber sie hat einen Rock bis ungefähr Mitte des Schienbeins und ihre Hände, die kann man alle sehen, die hat nur ein kurzes Hemd bis hier und ein Kopftuch, die wissen das nicht. Ich meine, denkst du, dass jeder Muslim den Islam kennt? Und denkst du, dass jeder der Muslim den Islam richtig praktiziert? Wenn du so denkst, dann liegst du falsch. Die meisten Muslime kennen ihre Religion nicht. Und die meisten Muslime nehmen ihre Religion nicht ernst. Möge Allah uns bewahren. Das ist keine Verallgemeinerung. Das ist eine Tatsache, was wir sehen. Und die meisten, die sind unwissend. Und das ist bei mir etwas, was sozusagen eine Gewissheit geworden ist. Und man merkt das hier in diesen Foren, in diesen Programmen und so weiter. Man merkt das. Es gibt manche, die kommen in TV und die reden über den Islam. Ja, das ist keine Ahnung. Und man denkt, ja, der sagt was Gutes. Aber in Wirklichkeit ist es nicht. Und Papagei auch kann alles wiederholen, was man gelesen hat. Man muss verstehen. وكم من معيب قولا صحيحا وعلته من الفهم السقيم. Es gibt viele, die etwas kritisieren, was richtig ist, weil sie selber nicht verstanden haben. Nicht weil das falsch ist, sondern sie haben falsch verstanden. Nein, die letzte Frage. Schäfer, was kann man als Beweis diese Leute bringen, dass sie sich nicht mit der Liebe einbringen können? Mit was? Wegen Piercing, dass sie sich verlassen. Was kann man ihnen? Ja, das sagt man ihnen, dass das dies nicht bekannt ist bei uns, dass man sowas gemacht hat. Ja, das sollte man etwas nicht machen, was man später bereut. Jetzt wie diese Tattoo. Man hat ihnen gesagt, mach es nicht. Wir haben das getan. Später aber da haben sie Reue gezeigt. Ach, wieso habe ich das getan? Aber da hat man dir doch gesagt. Das geht nicht. Deshalb sollte man. Sollte man Allah fürchten. Bevor man eine Tat begeht, das sollte man auch rechnen. Nach vorne blicken. Nach vorne blicken. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa salli lahum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Übrigens, barakallahu fikum. In Juli, alle Seminare und die wir haben, das wird im Norden, im Süden, im Osten und im Westen. Die fallen aus. Das heißt, diesen Samstag gibt es kein Seminar in Leipzig, auch in Erfurt nicht, barakallahu fik. Machen wir nicht, inshallah. Damit nur die Brüder und Schwestern das wissen. Und bitte Dann sehen wir in August, bezni ta'ala, wir das in August, Anfang August dann anfangen. Barakallahu fikum, sakum akhir. Können die Brüder und Schwestern, habt ihr gehört, was ich gesagt habe, liebe Brüder und Schwestern im Internet? Ja. Unsere mobile Akademie macht im Juli Pause. Inshallah. Nicht für alles. Unterrichte machen wir in der Moschee weiter. Bis ich euch sage, inshallah. Ich komme nicht mehr, inshallah, nach dem Gebet. Und dann treffen wir uns morgen zum Koranunterricht. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.